Deutschlandradio Kultur. Feature. Pop und Persona heißt unsere kleine Reihe im Nachtfeature. Es geht um Rollen und Rollenzuschreibungen und darum, wie man sie annimmt oder kreativ umformt. Ein gutes Beispiel ist Hip-Hop. Inmitten der harten Jungs, die über Goldketten knarren und Autos rappen, behaupten sich ein kleines Subgenre aus unbeugsamen Tüftlern und Fricklern. Nerdcore, Hip-Hop. Für den ersten Teil der heutigen Sendung baten wir den Berliner Popmusiker PR Cantate, sich um die rappenden Nerds zu kümmern. Am Mikro Plattenreiter Cantate, kurz PRK, erzähle über einen aktuellen Trend aus den USA. Hier in Deutschland noch nicht sehr bekannt, in den Vereinigten Staaten schon längst als Hype erkannt. Es geht um Rap, um Beats, um Lebensgefühl, einen grotesk scheinenden, ganz eigenen Stil. Hey Langweiler, Stinus, Streber, alles tipptopp, denn jetzt kommt Nerdcore Hip-Hop. We are and we gonna keep our nerdish pride. Every little thing is gonna be alright. Ja, passt Rap überhaupt zu Nerds, diesem verschrobenen Menschenschlag? Und kann Hip-Hop Nerds überhaupt vertragen? Sind es überhaupt echte Nerds, wenn sie sich zu rappen trauen? Also Nerdcore Hip-Hop. Wikipedia about Nerdcore Hip-Hop. Nerdcore Hip-Hop, or simply Nerdcore. Nerdcore ist ein Subgenre des Hip-Hop, das sich mit nerdspezifischen Themen beschäftigt. I hated gym, cause I never was athletic. I played a couple sports just to keep it copacetic. But I found more in computers than I ever could in hooping. Every time I wrote a go-to bitch, I had that baby looping. Ich hasste Sport, denn ich war nie athletisch. Mein Computer und ich, wir waren unzertrennlich. Ich hatte immer Einsen, auch ohne Hausaufgaben. Kein Wunder, dass die anderen so einen Hass auf mich haben. Nerds, die in Reimform über ihr Leben erzählen. Man sagt ja oft, die hätten gar keins. Ich will wissen, wer die rappenden Nerds sind, was sie antreibt, wovon sie reden und was sie bezwecken wollen. Ich hole mir ein paar Reaktionen von Leuten ein, die noch nie etwas von Nerdcore gehört haben, aber sicher interessante Meinungen dazu haben. Mit Uli habe ich früher oft Fantasierollenspiele gespielt. Er ist ein Jahr in den USA zur Schule gegangen und jetzt Politikwissenschaftler. Ich würde denken, Nerd ist eine Überlebensstrategie. Jan Poppenhagen ist Fotograf und porträtiert Berliner Hip-Hop-Akteure und deren Fanszene. Er beschäftigt sich viel mit Jugendkultur. Na, also Leute, die nicht rausgehen und so und die eingeschränkten Kontakt zu anderen Menschen haben. Rebel One ist einer der ersten deutschsprachigen Rapper überhaupt. Er arbeitet außerdem als Schauspieler und darüber hinaus ist er ein ambitionierter Komiker. Ist Nerd auch ein bisschen verrückt, oder? Das ist genial, aber auch ein bisschen verrückt. Ein Blick ins Internet. Mit dem Schlips und allem drum und dran. Holunder und peinliche Polohemd. Mir fehlt jetzt gerade das richtige Wort, aber der Typ könnte auch Kurt Krömer sein hier auf jeden Fall. Hat was Quentin Tarantino-mäßiges. Oh, intellektuell. Das erinnert mich alles so an eine weiße Version von Digital Underground. Nerdcore, rise up. MC Front a lot. Yeah. Front a lot, genial. It could get elevated. Die Intellektuellen im College rappen. Aber nicht schlecht vom Flow. Nerdcore used to be just a made up word. The MCs shied away from. Belief, rest assured, they sleep hard. No longer we deliver the hits to give the kids with the spectacles spectacular fit. If the nerdcore rose up, it could get elevated. MC Frontalot! MC Frontalot ist selbsternannter Nerdcore-Rapper. Schon im Jahr 2000 hat er den Begriff aus den Wörtern Nerd und Hardcore erfunden und geprägt. When I sat down to write raps, I just sort of noticed after a little while of doing that that these were the dorkiest raps that I had come into contact with, so I called them nerdcore. Als ich meine ersten Raps geschrieben habe, habe ich irgendwann festgestellt, dass sie eigentlich ziemlich peinlich waren, und dann habe ich sie Nerdcore genannt. Der Begriff hat eher mich gefunden, als ich ihn. MC Front A Lot gilt heute als Gottvater des Nerdcore-Hip-Hop. Er ist Zugpferd und Star dieser ziemlich überschaubaren Szene und bisher der einzige Nerdcore-Rapper mit professioneller Ausrichtung, eigener Liveband und regulären CD-Veröffentlichungen. Es gibt sogar schon einen Kinofilm über ihn, Nerdcore Rising. Man sieht Konzertausschnitte und Interviews. Front A Lot wird als schüchterner, aber mutiger Visionär gezeigt, mit der Mission, als Nerd von seiner Musik leben zu können. CPU could rock a beat, Nerdcore, Hip-Hop could reign supreme. Es herrscht Aufbruchsstimmung. MC Front A Lot spricht den verlachten Eigenbrötlern mit seinen identitätsstiftenden Raps aus der Seele und hat damit eine Bewegung losgetreten, die viele Nacheiferer findet. Nerdcore ist das Zeichen der Zeit. Nerdcore ist der Soundtrack zum Leben vieler junger Amerikaner geworden und MC Front A Lot ist ihr Nerdcorist, ja fast ein kleiner Guru. Weitere Nerdcore-Rapper und einige ihrer Themen. MC Hawking, Physik, Mathematik und Astronomie. MC++, Webprogrammierung, MySpace-Optimierung. MC Chris, Star Wars, Masturbation und Pizzaorgien. MC Lars, Zerfall der Musikindustrie, Riesenroboter, Computerspiele. Ultra Klistron, Manga, Tagträume und durchgemachte Nächte. I don't need sleep, cause I'm making the whole scene. At least that's what I say, but that's just a smoke screen. I can't seem to find a leisure and spare time, but I'm working that grind at the 5 to 9. My backpack's got jets, well I'm Boba, all that fat. Well I bounty hunt for Jabba Hutt to finance my bet. Download this song. Download this song. Neben ihrem Doktorstudium oder Programmiererjob haben sie sich dem Rap verschrieben und die Bezeichnung Nerdcore dankbar übernommen. Ihre Songs bieten sie größtenteils kostenlos zum Download an. Einer von ihnen ist zum Beispiel Monzi, PhD-Informatikstudent. Stolz zeigt er sich im Stanford-T-Shirt. 2005 machte er in der Szene auf sich aufmerksam, als er einen eher ironischen East Coast-West Coast-Battle mit Rapper MC++ anzettelte. In seinem Song So Much Drama in the PhD feuerte Monzi Anfeindungen gegen Plus in Form hieroglyphischer Computersprache ab, Digital Dissing sozusagen. MC++ blieb eine musikalische Antwort schuldig, schleuderte aber in Online-Interviews harte, verbale Gegenattacken zurück. Daraufhin hat Monzi dann mit dem Song Kill der Schnein nachgelegt. Was das bedeutet, erklärt uns Georg, ein Computerprogrammierer, für den als Hip-Hop-Fan Nerdcore bereits vor einigen Jahren eine kleine Offenbarung war. Ich höre eigentlich schon ziemlich lange Rap, seit bestimmt 10 Jahren. Dann bin ich auch noch Programmierer, also so ein Nerd halt so ein bisschen. Und als ich dann natürlich irgendwie vorhin gehört habe, es gibt Rap zu diesen Themen, dann fand ich das ziemlich cool, weil die natürlich eben genau diese Inhalte rüberbringen, in denen ich mich auskenne und andere eben nicht. Und dieser Insider-Witz natürlich dann besonders gut bei mir wirkt. So. Kill der Schnein, Kill minus 9. Und das heißt, wenn man auf Linux auf einem Rechner ein Programm gestartet hat und das Programm ist abgestürzt, dann Kill heißt quasi, ja, beenden das Programm. Minus 9 heißt die Priorität. Kill der Schnein, no more CPU time. Ich will dir nicht mehr Rechenzeit schenken. Dein Prozess ist meiner. Entweder du machst, was ich will, oder ich kill dich mit Kill minus 9. No more CPU time, cause it's Kill dash 9 and your process is mine. I run Kill dash 9, cause it's my time to shine. Nerds haben also gelernt, wie man sich im Rap bis skandalträchtig profiliert. Es geht schließlich hier auch um Fame. Sie rappen in ihrem kryptischen Slang, für Außenstehende schwer zu verstehen. Nerds leben halt in ihrem eigenen Universum. Nerds sind anders, Nerds sind weird, Nerds sind not like we, nicht wie wir. Sie trinken Cola und kein Bier, sie tragen Brillen und sind unfrisiert. Sie haben Hirn, sie kapieren und studieren, haben öde Hobbys, die keinen interessieren. Das andere Geschlecht tut für sie nicht existieren, und in der Disco können sie sich nur blamieren. Ist das denn alles wahr? Sind das nicht nur dumme Klischees? Ich geh ins Internet und seh's und versteh's. Sie sind ganz anders und ich philosophiere. Vielleicht steckt ja auch ein kleiner Nerd in dir und mir. Der Begriff Nerd stammt vom rückwärts gelesenen Wort Drunk ab, ohne K ausgesprochen. So wurden in den USA die langweiligen Lerner und Partymuffel bezeichnet, weil sie eben immer unbetrunken waren. Eine etwas legendenhafte Erklärung, an der aber etwas dran sein könnte. Wenn man gute Leistungen in der Schule bringt, ist man in den USA sehr schnell in der Nerd-Ecke. Denn in amerikanischen Highschools herrscht ein enormer Gruppenzwang. Entweder man gehört zu den angesagten Sportlertypen, den Jocks, oder eben zu den peinlichen Nerds. Zwischen Baseball und Schachteam gibt es so gut wie keinen sozialen Raum. Leute, die die normalen Codes, die man erfüllen muss, um in den US-amerikanischen Highschools angesagt zu sein und soziale Anerkennung zu haben, die diese Codes nicht erfüllen, die entwickeln sich einen Separatcode und daraus entsteht diese Nerdkultur, die wir aus unzähligen amerikanischen Filmen kennen. Vielleicht, weil dieser Nerd-Stereotyp in Deutschland gar nicht so ausgeprägt existiert, sind hiesige Nerdcore-Äquivalente sehr rar gesät. Wie zum Beispiel die Nerd-Hymne des Berliner Rappers Prinz P. Ich LOL über eure MySpace-Layouts, ihr drückt euch in Rap, ich mich in Pascal und C aus. Ich bin der Root-User-Admin, ich boot mein Unix, ich geb der Shell STRG plus C. Wie, die tut nix, ihr wollt Dope verticken, ich will Code verticken. Ich komm auf einem seltenen Flugtier in dein Hof geglitten. Ich hab mein Scout-Rucksack noch nicht mal ausgepackt. Ich sag nur so viel, mein Netzteil hat 2000 Watt. Hier. Das ist die Rache der Nerds mit verwaschenen Shirts. Hacken wir eure Platten und dein System stirbt. Das ist die Rache der Nerds. Ich bin schon selber ein krasser Computer-Fuchs und Nerd. Die Rache der Nerds. Wofür? Naja, dafür, dass sie halt ständig gehänselt werden. Weil die interessieren sich nicht irgendwie dafür, Sport zu machen oder für Mädchen oder so. Die Typen, die halt irgendwie den ganzen Tag mit einem schlecht sitzenden T-Shirt bei Neonlicht irgendwie da sitzen, das sind halt schon die uncoolen Typen auf der Uni. Die US-amerikanische Hip-Hop-Szene ist hauptsächlich von Schwarzen dominiert. Schon allein deswegen werden die bleichen Nerds als Sonderlinge betrachtet. Aber es gab ja auch immer so Leute wie die Beastie Boys, so weiße Mittelschicht. Und ich meine, die meisten Käufer von Hip-Hop-Musik sind auch weiße Mittelschicht-Kids in Amerika und in Deutschland auch. Und ich glaube, dass es darum auch unter den Hip-Hop-Hörern ziemlich viel so Typen gibt, die computeraffin sind und auch mitunter ein paar Nerds. Eine Zielgruppe für Nerdcore-Hip-Hop könnte also auch in Deutschland existieren. Also wenn wir zum Beispiel diesen Nerd-Hymnen-Song spielen, ist das einer der Songs, wo ich erst gedacht hätte, ey, der kommt live bestimmt überhaupt nicht an, aber der geht live total ab. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die Leute das peilen. Gangster-Rap wurde ja in Deutschland erfolgreich adaptiert und etabliert. Vielleicht bräuchten wir als Gegenpol ja auch eine eigene Nerdcore-Szene. Die meisten Gangster-Rapper und so spielen ja auch World of Warcraft und sind ja selber ziemliche Nerds, so dadurch brauchen wir das ja hier nicht. Rapper Maxim von der Gruppe KIZ, bekannt für provokative Texte. Wir haben ja auch so einen Track, wo wir über kleine Schwänze rappen und damit auch krass angeben. Der Trennungsstrich zwischen hart und weich, Bildung und Straßenwissen ist vielleicht gar nicht so dick. Im Prinzip ist ja dieses Nerdtum auch schon in allen Sachen, wenn du irgendwie dich auf irgendwas spezialisierst, schon drin sozusagen. Wenn ich mit Leuten von meinem Kampfsportverein rede, dann ist es im Prinzip auch ziemliches Nerdtum. Eine ganze Generation von Nerds hat uns Dinge wie Laptop und Internet beschert und trotzdem werden sie immer noch nicht richtig ernst genommen. Seit längerem schon gibt es eine weltweite Nerd-Pride-Bewegung. Klischees sollen aufgebrochen und das Selbstbewusstsein gestärkt werden. Es geht um Akzeptanz und Respekt. Im Rahmen dieser Nerd-Renaissance ist Nerdcore ein kultureller Befreiungsschlag ganz in der Tradition des Hip-Hop, wo Pioniergeist und Erfindungsreichtum schon immer treibende Kräfte waren. Grandmaster Flash zum Beispiel war doch auch irgendwie ein Technikstreber, als er so lange an den Plattenspielern und am Mischpult herumgefrickelt hat, bis er den Endlos-Beatloop erfand und zum Scratch-Spezialisten wurde. Die Gruppe De La Soul wurde schon vom ersten Album an skeptisch beäugt, weil sie nicht über Gangs und Gewalt, sondern über Frieden, Direktübertragungen vom Mars oder Anrufbeantwortersprüche rappte und dazu Kinderlieder samplte. Und Rapper Mos Def ist sogar Mitinhaber eines Buchladens. Da reihen sich MC Frontalot und Co. doch hervorragend ein. Sie präsentieren sich als überspitzte Variante ihrer selbst und halten uns damit allen einen bunten Zerspiegel vor. Fest eingebrannte Ansichten fangen auf einmal an zu fließen. Was kann Kunst mehr bezwecken als das? Nerdcore-Hip-Hop macht eine klare Ansage. Rap gehört allen, die etwas über sich mitzuteilen haben. Mich interessiert nicht die Mathematik, wenn ich Rap höre. Und mich interessiert auch nicht eine Goldkette, wenn ich Rap höre. Sondern mich interessiert der Mensch, der die Goldkette trägt. Und mich interessiert der Mensch, der sein ganzes Leben für mathematische Formeln aufgibt. Dann interessiert mich das. Was man selber eigentlich total spannend findet, diese ganzen technischen Sachen. Plötzlich kann man die in die Welt tragen und kann von anderen Leuten sozial Anerkennung erfahren. Das ist vielleicht auch das Potenzial von Nerdcore. Nerdcore hat eine Chance in Deutschland, weil das hat einen riesen Spaßfaktor. So ein anarchistischer Humor. Dafür ist, glaube ich, eine große Fanbase. Ja, und ein Haufen Leute, die das gut finden. Die Selbstironie von Nerds gepaart mit Hip-Hop ist eine Kombination, die es selten gibt. Und ich meine, es hört sich nicht schlecht an. Wir haben schon auch den musikalischen Part gut drauf und sehen dazu einfach aus. Nerdcore, das ist für mich 100% Amerika. Da sind Leute, die haben irgendwas entwickelt, von dem ich nichts verstehe. Das ist so eine Geheimwelt. Ist halt Hip-Hop. Ich will, dass es das wirklich gibt. Aber ich finde nicht, dass Nerds und die anderen getrennt von einer Party machen müssen. Ich finde, wir können alle das zusammen machen. Das war Nerd for Life von und mit PR Cantate, eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2009.